zusammen sein in fröhlicher Runde. In Gläsern funkeln goldene Rebenwein, das Glück ist mit im Bunde. Die Engel tragen unsere Sorgen fort, weit fort in die Ferne. Nur Freunde finden wir an diesem Ort und Glückseligkeit. Hey Leute, heute sind wir alle gut drauf. Wir klatschen in die Hände und die Herzen gehen ganz weit auf. Auf den Berg und in den Tal, überall ein Sonnenstrahl. Heute ist das Leben bunt, Lachen ist gesund. Heute ist ein Tag, ich ihn war. So wunderschön ist es, wenn wir uns gut verstehen. Heute ist ein Tag, ich ihn war. Weil jeder singt und die Musik für uns erklingt. Heute ist ein Tag. Es ist so gut, bei euch zu sein. Heute ist ein Tag, ich ihn mag. Wo ihr seht ein, es ist so gut, bei euch zu sein. Heute ist ein Tag, wie ich ihn mag. Es ist so gut, bei euch zu sein. Auf dem Berg und in dem Tal, überall ein Sonnenstrahl. Heute ist das Leben bunt, Lachen ist gesund. Heute ist ein Tag, wie ich ihn mag. So wunderschön wenn wir uns gut verstehen. Heute ist ein Tag, den ich ihn mag. Weil jeder singt und die Musik für uns erklingt. Heute ist ein Tag, den ich ihn mag. Und ihr seht ein, es ist so gut, bei euch zu sein. Heute ist ein Tag, wie ich ihn mag. Es ist so gut, bei euch zu sein. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik. Hier ist die Julia und die Franzi. Und zusammen sind wir die.